Eigentum. Ich weiß, dass mir nichts angehört, als der Gedanke, der ungestört aus meiner Seele will fließen. Und jeder günstige Augenblick, den mich ein liebendes Geschick von Grund aus lässt genießen. Heidenröslein. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich, und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach's, Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musst's eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Nachtgesang. O gib vom weichen Pfühle träumend ein halb Gehör bei meinem Saitenspiele. Schlafe, was willst du mehr? Bei meinem Saitenspiele segnet der Sterne Heer die ewigen Gefühle. Schlafe, was willst du mehr? Die ewigen Gefühle heben mich hoch und her aus irdischem Gewühle. Schlafe, was willst du mehr? Vom irdischen Gewühle trennst du mich nur zu sehr, bannst mich in diese Kühle. Schlafe, was willst du mehr? Bannst mich in diese Kühle. Gibst nur im Traum Gehör, ach, auf dem weichen Pfühle. Schlafe, was willst du mehr?